Ne? Warte, warte, ich muss ganz kurz nach draußen. Ich komme dort wieder. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, nämlich das hier. Hör auf, dann mach das aus, Mann. Okay, jetzt muss mein Fahrrad das Ding jetzt her. Ach so, eine Sache fehlt noch. Sektor 2. Ja, bei 302, verstehst du? Sektor 2. Ah, ah. Eine Sache fehlt noch, eine Sache fehlt noch. Ja, vergiss, was zu Fetten zu kaufen. Wie viel Geld schon mit 4 Euro? Just. Vorsicht. Ja, geil. Ja, sehr gefährlich. Nice, hey, genau. Oh, das hat sich angehört wie so ein Arnold Schwarzenegger-Spruch. Arnold Schwarzenegger, wer ist das denn? Ich hab den Namen gehört. Oh, wie ein Terminator-Spruch, Alter. Hör mal auf, Alter. Mach doch, was bist du so? Zieh sie jetzt an, Alter, echt dick fett. Bei uns ist 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sektor 6. Bin ich behindert? Ja. Bruder, ich hab meine Lampe wieder gefunden. Warum hat mein Kopf noch in der Hose? Ist das toll? Oder ist ein. Wo ist der Schlüssel? Der lag eben noch hier. Wir haben schon wieder unseren Schlüssel verloren. Der ist doch hier, du Spaß. Und gefunden. Ich mach mal ein richtig geiles Lied an. Ey, ich hab jetzt lieber einen Kopf noch abgezogen. Ja. Ist Sektor 2 tot? Perfekt. Das ist ein Lied. Nichts sagen, das ist nicht der Schokolade. Der hat Schokolade. Ich geh den Geschenk geben. Fick doch nicht. Armin. Armin. Ja, es ist. Sektor Armin. Wir sind hier sowas von dem Sektor Armin. Ja, ich habe kein Funkgerät gerade. Das Sache ist, ne? Mit Schokolade. Du hast hier keinen Platz. Hier ist eine Botschaft vom Sektor Armin. Sektor Armin Universalbotschaft. Verbreitet. Was? Das ist mein Scheiß. Hallo, wir bauen eine Kirche. Stimmt vor uns. Baut ihr eine Höhle oder was? Nein, ein Bus. Ein Bus. Wir bauen einen Bus, lass uns unseren Bus bauen. Ist das mit? Ey, ist das mit? Scheiße. Kann ich nicht. Will jemand Fanta? Nein, danke. Malu, willst du Fanta? So, ein bisschen geschmolzen. Armin ist los. Ganz bisschen. Ja. Wir haben lange nicht geduscht, der duscht morgen früh. Armin, ist ja. Dein Sektor gesichert? Dein Sektor? Gesichert genug, würde ich mal sagen. Das ist Juans Lieblingslied. Schau mal, Juan, das ist dein Lieblingslied. Ja, sicher. Mach du Scheiße. Das ist dein allerliebstes Lied. Armin, das ist eigentlich Nachtruhe, ne? Du sollst eigentlich. Warum ist das dein Lieblingslied, Armin? Du hast jetzt doch mal eine CD mitgebracht mit diesem geilen Lied. Ich finde das lustig, ich finde das richtig. Ich finde das Lied auch, ich find das Lied auch richtig geil. Du hast Socken von Jump aus? Ja, Bruder. Keine und welche Bruder? Die sind doch voll krass, oder nicht? Ja, und wie findest du meine Socken? Armin, ja. Ja. Schießen High Five. Weiß. Ja. Weißt du, was du kriegst? Wie Star und extra immer Jump aus, ne? Und jetzt noch einmal mit mir selber. Mach die scheiß Bucke aus! Ich hab gern 5 Euro für Leons Pringles-Figur ausgegeben! Hä? Was? Warte, was? Ich hab 5 Euro für deine Figur ausgegeben! Welche Figur? Achso, ja, stimmt, ja. Figur. Ja, ich hatte 5 Euro zu wenig. Und ich sag so, ey, gib mir bitte 5 Euro oder so. Krasse Story, ne? Warte nicht mehr. Warte kurz. Leute, Johan ist. Das hier sollten wir als neues Tanzlied verwenden. Johan ist aber parat. Warte, warum drückt ihr mal das falsche? Hier, Johan. Das ist richtig geil. Sollst du mal etwas. Sollst die Energie mal positiv verschwenden? Falsche Antwort. Ey, frag mich mal, was du fetten kannst. Armin, hast du gerade das Automat? Ja, ich finde das richtig geil. Ey, sollen wir durch die ganze Herberge laufen und überall klopfen? Ja, gute Idee, geil, geil, geil, geil. Armin, du spielst mit. Sorry, doch, ich bin. Lach mal nur noch nicht auf dieser Scheiße. Sag etwas für die Gemeinde. Du hast wieder was über den Kopf gestoßen, Manu. Manu hat sich den Kopf gestoßen. Manu hat sich den Kopf gestoßen. Einmal bitte alle. Gute Besserung wünschen. Gute Besserung. Hallo Manu. Das Lied ist richtig geil. Ich weiß es nicht, Armin. Mach das Licht wieder aus! Das war viel geiler! Mach die scheiß Musik aus, Armin! Weil. Typische Abfuckergruppe. Die Leute, die keiner mag, machen. Die ganze Zeit GPA rufen. Ich werde das nicht machen. Die keiner mag, machen. Ja, sowieso. Sophia Asima habe ich auch noch. Weil. Dann ist alles in Ordnung, meine Friends! Ja, Sima! Armin, das reicht doch wirklich. Ach, die Schläfte? Ja. Sorry. Jetzt? Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon eingeschlafen ist. Nein, das ist warte, wollen wir auch ein Ghetto-Veteran. Mach es bitte auf. Ja, das ist leise. Man braucht solche Lieder, um gut einzuschlafen. Das ist auch mal, um gut einzuschlafen. Das hilft beim Einschlafen. Soll ich aufhören oder? Ja, ist gut. Wie bitte? Lieber habe ich Mücken. Mögen lieber ich Mücken anstatt diesen. Ja. Kannst du das? Nein? Ja, die kommen eh alle auf Barker rein. Ich werde nicht. Schön. Kann ich ja Dutsch streichen? Ja, der Ding kommt so. Das gibt es zu streichen. Ja, was ist? Also die andere sicherste Methode wäre, dass ich mich einschließe und total überwachen habe. Ja. Voll cool. Warum bist du hier drin? Jetzt? Sofort? Da? Schau schon mal. Armin, das Internet? Kann das sein? Ich versuch mal. Armin, was hast du in der Kaugummi-Packung da? USB und nochmal USB. Ach du. Oh nein, nicht Internet Explorer. Und noch ein USB habe ich da. Noch. Ich habe auch den Film Captain Dornbusch. Ami, mach doch bitte diesen Scheiß aus. Dankeschön. Das macht einen richtig nervös. Na, so richtig Horrormusik, Alter. Ja, davon kann man doch gut. Scheiß Horrorfilm. Davon kann man gut einschlafen. Einen Horrorfilm habe ich natürlich auch dabei. Der Typ. Mich sieht. Eine richtige. Und ich hätte sie verliebt. Sektor, Sektor, Sektor, Sektor, Sektor, Sektor, hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier. Hier Mr. Krause kommt. Der meinte, wir können auch nicht direkt zu Heidi ins Zimmer. Oh, das Zimmer. Ich hatte eine Frage. Nee, Herr Krause, da. Schon wahrscheinlich fragt er mir jetzt. Was war's mit dem? Ob wir auf andere Zimmer gehen. Wahrscheinlich. Ja, ich hab den. Mann, du weißt auch Kennst du Krause? Flossig. Warte, ich nehme aber weiter. Flossig. Flossig, sie hat sogar gehört. Was war das? Komm jetzt. Wie war das? Oh. Guten Tag. Ich bin jetzt. Was? Der war ich schon. Ich bin ja nicht drauf. Ja, was passiert denn hier überall? Weiß ich? Ja, ich weiß es. Weiß ich? Was? Oder was? Weißt du, Martin, das? Ich sag doch, Mann, das geht. Ja, und? doch, ich weiß es. Hi, Abi. Hi. Hallo. Ich wollte nur Verweichung. Ach, das, wenn Zeit ist, kann ich das noch machen. Ey, lass mal das.